Wir beginnen mit Klaus-Peter Verani. Ouvrir, fermer, die feinen Unterschiede für Bandoneon und Streichquintett. Mit Louise Jalut, Bandoneon, und dem Ensemble Sillage unter der Leitung von Gonzalo Bustos. Thank you. Klaus-Peter Verani, Ouvrir, Fermer, die feinen Unterschiede für Bandoneon und Streichquintett. Das waren Louise Jalut, Bandoneon, und das Ensemble Sillage unter der Leitung von Gonzalo Bustos. Es geht weiter mit Dorothee Eberhard. Kimata, Wellen, für Violine, Horn und Klavier, mit dem Trio Tricolor. Thank you. Thank you. Kimata, Wellen, für Violine, Horn und Klavier von Dorothee Eberhardt. Das war eine Aufnahme mit dem Trio Tricolor. Als nächstes von Nikolaus Brass, Songs and Melodies für zwei Klarinetten, Basseton und Akkordeon. Die einzelnen Titel: Introduktion, Schattenhaft, Huschend, Dunkel, Schimmernd, Grell, Nachbilder und Farewell. Wir hören Beate Zielinski, David Smyers und Christian Palladji. Thank you. Thank you. Nikolaus Bras, Songs and Melodies für zwei Klarinetten, Bassetton und Akkordeon. Wir hörten Beate Zelinski, Klarinette, David Smyers, Klarinette und Bassetton sowie Christian Palladi am Akkordeon. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Es geht weiter mit Nikolaus Richter-Devrou und seinem Konzert für Violine und Orchester. Mit den Sätzen Tableau Fragile, Kadenz 1, Nocturne 1, Hauptsatz, Kadenz 2, Nocturne 2 und 2 Ausgänge. Wir hören Ilja Gringolds Violine und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Johannes Kalitzke. Thank you. Thank you. Nikolaus Richter Devroux, Konzert für Violine und Orchester. In einer Aufnahme mit Ilja Gringolds Violine und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Johannes Kalitzke. Es folgt ein Werk von Tobias P. M. Schneid, Testament, Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nummer 4. Mit Mariko Umay, Violine, Johannes Gutfleisch, Cello und Konstantin Lukinow am Klavier. Wir hörten von Tobias P.M. Schneid Testament, Trio für Violine, Violoncello und Klavier Nummer 4. Mit Mariko Umay, Johannes Gutfleisch und Konstantin Lukinow. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 jetzt noch ein Werk von Eva Sindichakis. Ambivalenz für Viola und Klavier mit Julia Rebecca May und Arno Waschk. Thank you. Das war eine Komposition von Eva Sindichakis, Ambivalenz für Viola und Klavier, mit Julia Rebecca May Viola und Arno Waschk am Klavier.